Er beobachtete seine Genossen im Gefängnis und wunderte sich, wie auch sie alle das Leben liebten und wie sie daran hingen. Ja, ihm schien sogar, dass man im Gefängnis noch mehr das Leben liebte und schätzte und noch mehr daran hing als in der Freiheit. Bedeutete denn für diese Menschen ein Sonnenstrahl wirklich so viel oder ein dämmeriger Wald, eine kühle Quelle irgendwo in unbekannter Wildnis, nach der er sich nun wie nach einer Geliebten sehnt, von der er träumt, die er im Traum sieht, umgeben von Moospolstern und dazu hört, wie ein Vogel im Gebüsch singt? Indem Raskolnikow seine Mitgefangenen eingehender zu betrachten begann, fand er noch weit unerklärlichere Beispiele dafür. Im Gefängnis, in seiner nächsten Umgebung, bemerkte er selbstverständlich vieles nicht, aber er wollte auch nichts bemerken. Er lebte gleichsam mit gesenktem Blick. Es war ihm widerlich und unerträglich, überhaupt etwas zu sehen. Aber schließlich begann ihn doch vieles zu wundern, und er begann fast gegen seinen Willen Dinge zu bemerken, die er früher nicht einmal geahnt hatte. Überhaupt und am meisten begann ihn jener furchtbare, jener unüberbrückbare Abgrund zu wundern, der zwischen ihm und all den anderen Menschen lag. Es war, als gehörten er und sie verschiedenen Nationen an. Er und sie betrachteten einander misstrauisch und feindselig. Er kannte und verstand die allgemeinen Ursachen solch eines Getrenntseins, aber niemals hätte er es früher für möglich gehalten, dass diese Ursachen in der Tat so tief und stark waren. Er selbst war bei allen unbeliebt, und man ging ihm aus dem Weg. Man begann ihn schließlich sogar zu hassen. Warum? Er wusste es nicht. Man verachtete ihn, lachte über ihn. Und über sein Verbrechen machten sich manche lustig, die bedeutend größere Verbrechen begangen hatten als er. »Du bist ein Herr«, sagte man ihm. »Schickt es sich denn für dich, mit einem Beil loszugehen? Das ist doch nichts für einen Herrn.« In der zweiten Woche der großen Fastenzeit war seine Kaserne an der Reihe, sich zum Abendmahl vorzubereiten. Er ging in die Kirche und betete mit den anderen. Eines Tages kam es zu einem Streit. Er wusste nicht einmal, aus welchem Grund. Plötzlich fielen alle wütend über ihn her. »Du bist ein Gottloser! Du glaubst nicht an Gott!« schrien sie. »Totschlagen sollte man dich!« Er hatte mit ihnen niemals über Gott und über den Glauben gesprochen, aber sie wollten ihn als einen Gottlosen totschlagen. Er schwieg und erwiderte nichts.